Ja, dieser Vortrag ist durch mein Interesse am Konflikt von kritischer Theorie und poststrukturalistischem Feminismus motiviert. Und den theoretischen Kern dieses Konflikts bildet meiner Ansicht nach der Streit um den Umgang mit der Natur. Traditionell hat der Feminismus Natur abgelehnt oder umgedeutet, aber nie hingenommen. 1970 schrieb Shulamit Firestone in The Dialectics of Sex, einem der wichtigsten Manifeste der zweiten Frauenbewegung, dass Feministinnen nicht nur die gesamte westliche Kultur in Frage stellen müssen, sondern die Kultur selbst, mehr noch die Natur. Im poststrukturalistischen Feminismus, wie er seit den 1990er Jahren wichtig geworden ist, wird die Natur ebenfalls aktiv destabilisiert. Für diese Strömung ist die amerikanische Literaturwissenschaftlerin Judith Butler die wichtigste und bekannteste Vertreterin. Geschlecht muss dekonstruiert werden, denn seine vermeintliche Natürlichkeit ist die Rechtfertigung für die Andersheit der Frauen. Die eigene, die körperliche Natur ist hier der Gegner. Im Marxismus und in der kritischen Theorie spielt Natur demgegenüber eine ganz andere Rolle. Marx gebraucht Natur als Einwand gegen den Schein der Selbstbewegung von Geist, Kapital und oder einen idealistischen Arbeitsbegriff, wie er hier in der Kritik des Gotha-Programms kritisiert wird. Marxistinnen der 1970er Jahre waren gewohnt, Naturalisierungen, zum Beispiel von geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung, zu kritisieren, kannten aber Natur ansonsten wesentlich als Unterdrückte, die in das Korsett von Arbeitszwang und Verwertung gedrängt wird. Äußere Natur, aber noch mehr eigene Natur, erscheinen dabei als Opfer der Verhältnisse. Nicht, wie im Feminismus, die eigene als Agentin der Herrschaft. Adornos Eingedenken der Natur im Subjekt steht in dieser Tradition des Erinnerns an den Vollzug der Zurichtung. Ein Bewusstsein, dessen Bedingung seiner Möglichkeit, so lautet der Vorwurf an den dekonstruktivistischen Feminismus seit Butler, mit der Auflösung von Natur in Sprache oder Performance verloren gegangen sei. Die von der kritischen Theorie inspirierte Kritik an Butler beklagt, dass mit Butler nicht vom Schmerz oder vom Leid des Individuums gesprochen werden könnte. Butler selbst hat diese Kritik in ihrem Buch Körper von Gewicht aufgegriffen. Sie hat gefragt, wenn alles Text ist, was ist dann mit Gewalt und Körperverletzung? Also wenn wir keinen Körper mehr haben, was tut weh? Diese Frage blieb offen. Die feministische Kritik an Butler teilt im Wesentlichen ihren Angriff auf die Natur. Sie kritisiert aber die politische Folge von Butlers theoretischer Immanenz. Herrschaft, so Butler, kann sich auf kein Außen stützen. Damit gibt es aber auch kein Außen, von wo aus der Einwand gegen die Geschlechterdifferenz formuliert werden könnte, keinen universellen Maßstab und kein Subjekt der Bewegung mehr. Also beide Kritiken, wie Sie wahrscheinlich bereits heraushören, halte ich für unbefriedigend. Es braucht meiner Ansicht nach in der kritischen Theorie ein neues Nachdenken über das Verhältnis von unterdrückter und unterdrückender Natur und in der feministischen Theorie eine Neubestimmung dessen, was materialistischer Feminismus heißen könnte, ohne hinter den Stand der Theorie seit Butler zurückzufallen. Also die Frage bleibt, ist jetzt eigene körperliche Natur das, was festlegt, einschränkt und diskriminiert? Oder ist eigene Natur das, was unterdrückt wird oder was man selber unterdrückt, um zu funktionieren? Das sind im Wesentlichen die beiden Pole. Offensichtlich beides, aber wie verhalten sich diese beiden Momente zueinander? Okay, was hat das, wovon ich jetzt bisher spreche, mit dem Thema des Vortrags zu tun? Das Thema, die Diskussion der Gebärfähigkeit als Imagination des Weiblichen, steht in der feministischen Tradition der kritischen Behandlung dessen, was als Weibliches erscheint. Meine Form der Kritik des Themas weicht aber vom dekonstruktivistischen Zugang ab, hoffe ich. Ich versuche ganz allgemein, meinem vermeintlich geschichtslosen Gegenstand der Gebärfähigkeit eine Geschichte zu geben. Und ich versuche, diese Geschichte spezifisch entlang einer Dialektik des Subjekts zu skizzieren. Es ist eine Geschichte von unterdrückender Natur, die ich hier entwerfe, nicht die der Unterdrückten. Das heißt, ich spreche von jener Natur, der eigentlich zu viel eingedacht wird als zu wenig. Damit möchte ich sozusagen Butler sowohl kritisieren als auch retten. Ich möchte sagen, hier finde ich, da hat sie recht. Und ich will es aber in einer anderen, ich möchte eine andere Kritik entwickeln, am Körper, als sie das tut. Ich schlage vor, den gebärfähigen Geschlechtskörper nicht als Phänomen der Moderne zu verstehen, das zu jedem Zeitpunkt hätte entdeckt und theoretisiert werden können, sondern ich will dieses Phänomen als Produkt des 20. Jahrhunderts begreifen, als Produkt einer, wie Sie hören werden, sich rassenhygienisch organisierenden Gesellschaft und ihrer biopolitischen Nachfolge. Was ich damit meine, wird hoffentlich noch klar werden. Also Gebärfähigkeit begann mich zu interessieren als Vokabel der platzanweisenden Geste des Gegners, der vom Faktum spricht und auftrumpfend auf Verschiedenheit verweist. Gebärfähigkeit ist aber auch ein Wort, das in der feministischen Theorie auftaucht, die unverfügbare Differenz, also natürlich nicht zur Stabilisierung herbeizitiert, sondern die über die konkreten Erfahrungen von Frauen sprechen möchte oder Biologie verwerfen will. Biologie wird dabei aber nicht selten wie selbstverständlich mit Gebärfähigkeit bezeichnet. Zum Beispiel erwähnt Roswitha Scholz in Der Wert ist der Mann, dass sie vom Geschlechtsunterschied als Kulturprodukt ausgeht, nicht von biologischen Gegebenheiten, und setzt dahinter in Klammern zum Beispiel Gebärfähigkeit. In einem Artikel von Koschka Linkerhand und Charlotte Moos in der feministischen Leipziger Zeitschrift Outside the Box, die übrigens großartig ist, fällt das Wort auch, und zwar als sie nach, wie sie sagen, ungesellschaftlichen, unverfügbaren Momenten des Geschlechts suchen, die, wie sie feststellen, Zitat, immer etwas mit Fortpflanzung, Gebärfähigkeit zu tun haben. Oder jüngst, falls sie die Diskussion verfolgen, spielt Gebärfähigkeit oder schwanger werden können, wie es die Bloggerin und Autorin Antje Schrupp bezeichnet, eine wichtige Rolle in der Auseinandersetzung darum, ob Transfrauen, also Frauen, denen bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen worden war, ob Transfrauen auch wirkliche Frauen sind. Also, dass auch wir, ich meine das feministische Wir, diesen Begriff Gebärfähigkeit gebrauchen, ist ein Anzeichen für seinen Erfolg, weibliche Differenz zu benennen und für mich der Grund hier, ihn zu untersuchen. Ja, von seiner grammatischen Form her zeigt der Begriff bereits, dass er etwas subsumiert, was in mindestens zwei Umdrehungen vom tatsächlichen Gebären entfernt ist. Also er ruft nicht den konkreten Vorgang oder die Erfahrung der Gebärerinnen auf, sondern die Fähigkeit dazu, das Potenzial zum Substantiv abstrahiert. Also die Wortbildung. Zuerst wird ein individuell Einzelnes, zum Beispiel eine Frau gebiert, aufgespalten, in das dem konkreten Vorgang verhaftete Gebär und die subjektive Möglichkeit als Kraft fähig. Schließlich wird aus dem Potenzial die Potentialität, ein Nomen, eine Keit, in einem weiteren Abstraktionsschritt. Grimms Wörterbuch kennt die Gebärfähigkeit noch nicht, dafür den Gebärer, den Vater, und die Gebärerin, die Mutter. Wovon genau abstrahiert die Gebärfähigkeit und was ist das Resultat dieser Verallgemeinerung? Athena Grossmann hat eines ihrer Bücher aus den 1980ern betitelt When Did Biology Become Destiny? Was eine gute Frage ist und man kann sie erweitern, und seit wann ist Biologie mit dem Wort Gebärfähigkeit beschrieben? Ich möchte in diesem Vortrag 3,5 Textbeispiele interpretieren, die eine mögliche Begriffsgeschichte der Gebärfähigkeit markieren. Das erste stammt aus der Zeit, als es noch keine Gebärfähigkeit gab, verweist aber auf die Bedeutung der Geburt für das aufklärerische Subjekt, seine Freiheit und seinen Staat. Das zweite kommt aus den Anfängen der Entstehung der Lebenswissenschaft in der Mitte des 19. Jahrhunderts und verweist auf die Bedeutung der Eizelle für die Erkenntnis von Subjekt und Wahrheit. Und das dritte Beispiel von 1930 zeigt, dass Mutterschaft, die das Volk reproduziert, nicht biologisch zu verstehen ist. Das halbe Beispiel stammt aus der Nachkriegszeit, gehört eigentlich nicht in denselben Kontext wie die anderen, aber erhebt das Gebären zum Prinzip. Und schließlich will ich abschließend ein paar Bemerkungen zur deutschen Rezeption von Judith Butlers Theorie in den 1990er Jahren machen und wie sie mit dem Erfolg des Wortes Gebärfähigkeit zusammenhängen könnte. Im 18. Jahrhundert wird die Natur angerufen und gefeiert, gegen Gott und Obrigkeit positioniert, und die Verhältnisse sollen der Natur gemäß eingerichtet werden. Die Natur garantiert Freiheit und Gleichheit, sie eröffnet Möglichkeiten statt festzulegen. Nicht nur der Vertrag, daran muss man sich in der Staatstheorie und Kritik immer wieder erinnern, auch die Natur ist die Quelle des Citoyens. Die allen gemeinsame Freiheit ist eine Folge der Natur des Menschen, hieß es bei Rousseau. der damit eine regelrechte Naturbegeisterung auslöste bzw. bündelte. Die richtige Erkenntnis der inneren Natur macht frei von feudalen Strukturen, von Königen und unverrückbaren Standesgrenzen. Sie verweist auf die Herrschaft des Gesetzes und das nur sich selbst unterworfene Subjekt. Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es, heißt es im ersten Artikel der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Die Natur und der kreatürliche Beginn der Gleichheit meinen hier keine keimhafte Anlage und keine biologische Gegebenheit, sondern sie bezeichnen eine Voraussetzung freien Handelns. Entscheidend war dabei, wie das Verhältnis von Voraus- und Setzung gedacht wurde, von Bedingung und Realisierung. An dieser Stelle, das ist wichtig zu betonen, wird in der Aufklärung die Geschlechterdifferenz festgemacht. Frauen bzw. diejenigen, die zu Frauen werden sollten oder sich als solche zu beweisen hatten, gehörten zwar zur Gattung Mensch, waren eingeschlossen in all dessen, was Menschenantlitz trägt, aber ausgeschlossen von den rechtlich Gleichen. Sie hatten Teil an der allgemeinen menschlichen Natur, denn ihr Wesen wurde nicht durch körperliche Eigenschaften, Muskelschwäche oder Gebärfähigkeit festgelegt. Nicht am Körper, sondern am Geist wurde die Geschlechterdifferenz im Denken der Aufklärung verhandelt. Frauen kannten die Voraussetzung freien Handelns, die menschliche Natur, sollten sich aber das Voranschreiten von Möglichkeit zu Wirklichkeit untersagen, sollten andere für sich handeln lassen, ihren Verstand beschränken und ihrer Vernunft die Ausübung, das Beherrschen der Gegenstände, die Naturbeherrschung untersagen. Also da gibt es so ein paar Stellen in Rousseaus Emile oder über die Erziehung, wo es dann um die Erziehung des Mädchens geht und das Erstaunlichste dabei ist, dass das Mädchen lernen soll, sozusagen aktiv-passiv zu sein. Es soll in der Lage sein, durch verschiedenste Verhaltensweisen die anderen rund um sich herum in seinem Sinne handeln zu lassen, aber nicht selber handeln. Wie verhielten sich Möglichkeit und Realisierung beim männlichen Subjekt? Die allgemeinsame Freiheit ist eine Folge der Natur des Menschen, sagt Rousseau. Also Folge nicht im Sinne einer Folge von B folgt auf A oder so eines linearen Verhältnisses. Freiheit sollte nämlich außerdem nur sich selbst zur Voraussetzung haben, weil sie sonst dem eigenen Begriff widerspricht. Also sie ist genauso sehr keine Folge der Natur des Menschen. Das erste Textbeispiel stammt aus Kants Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft und darin geht es um dieses Problem der Ursache für die Annehmung oder Zurückweisung moralischer Maxime, das heißt sittlicher Gesetze. Was ist der subjektive Grund des Gebrauchs der Freiheit? Was lässt den Einzelnen frei, vernünftig und selbstbestimmt handeln? Kant kommt zu dem Schluss, dass man diese Ursache nicht kennen kann, dass es sich hierbei um einen, wie er sagt, unerforschlichen Grund handelt. Damit meint er, dass der Grund des Gebrauchs der Freiheit, wie er sagt, vor aller in die Sinne fallenden Tat vorhergeht. Mit anderen Worten, dass wir über ihn nichts wissen können oder wieder anders, dass er dem Reich der Spekulation angehört. Ob das subjektive Grund des Gebrauchs der Freiheit die Natur ist oder ob die Freiheit aus sich selbst kommt, ein Aktus der Freiheit sei, könne man so Kant nicht entscheiden. Aus dem Antinomien-Kapitel am Ende der Kritik der reinen Vernunft weiß man, dass Kant diesen Widerspruch für unauflösbar hielt. Entweder etwas kommt von der Natur, sagt er da, oder etwas kommt von Freiheit, das heißt, setzt sich selbst, kennt keinen anderen Grund als sich selbst. Beides gilt nicht. Adorno hatte dazu hervorgehoben, dass das bürgerliche Denken ein Interesse an diesem Widerspruch habe. Zu diesem Stück aus der Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, das ich Ihnen gerade erzählt habe, gibt es eine Fußnote, in der Kant im Wesentlichen das Argument des Haupttextes wiederholt und dabei Folgendes sagt. Wir werden also von einem dieser Charaktere, der Unterscheidung des Menschen von anderen möglich vernünftigen Wesen sagen. Er ist ihm angeboren und doch dabei uns immer bescheiden, dass nicht die Natur die Schuld desselben, wenn er böse ist, oder das Verdienst, wenn er gut ist, trage, sondern dass der Mensch selbst Urheber desselben sei. Weil aber der erste Grund der Annehmung unserer Maximen, der selbst immer wiederum in der freien Willkür muss, kein Faktum sein kann, das in der Erfahrung gegeben werden könnte. So heißt das Gute oder Böse im Menschen, als der subjektive erste Grund der Annehmung dieser oder jener Maxime in Ansehung des moralischen Gesetzes, bloß in dem Sinne angeboren, als es vor allem in Erfahrung gegebenen Gebrauch der Freiheit, der frühesten Jugend bis zur Geburt zurück, zum Grunde gelegt wird und so als mit der Geburt zugleich im Menschen vorhanden vorgestellt wird. Nicht, dass die Geburt eben die Ursache davon sei. Ja, im Zitat geht es um die Einzelnen, die moralisch gut oder böse handeln. Warum sie das können, hat seine Ursache in keinem Naturtrieb. Nicht die Natur trägt Schuld oder Verdienst. Die Kapazität des Menschmannes an dieser Stelle kommt von vor aller Erfahrung. Sie wird mit der Geburt zugleich im Menschen vorhanden vorgestellt. Also nicht die Geburt ist die Ursache, schließt er aus, will er nicht. Aber sie ist der Moment, wo eine Vorstellung durch andere einsetzt, eine Unterstellung, eine Annahme, die im Moment der Geburt durch Eltern, Erzieher und so weiter an das Kind herangetragen wird. Die Geburt spielt hier die Rolle einer Art Grenze der Selbstbestimmung und Selbstschöpfung, aber nicht als Faktum, das in den Kontext der Kausalität gehört, weil dann hätten wir Ursache und Wirkung, die Geburt wäre der Grund. Nicht als Faktum, sondern als Augenblick, in dem die Vorstellung der Freiheit beginnt. Wer sich genau dazu motiviert sieht, diese Unterstellung zu tätigen, lässt Kant offen. Also das habe jetzt ich ergänzt mit den Eltern, Erziehern und so weiter. Kant lässt das offen. Der erste Grund ist mit der Vorstellung bei der Geburt näher umschrieben, aber bleibt dennoch unerforschlich deklarierte Grenze nicht nur des Wissens, sondern auch der philosophischen Spekulation. Die Geschlechterdifferenz und die Weiblichkeit gehören bei den systematischen Philosophen übrigens auch in das Reich des Unerforschlichen, Verschwiegenen. Über ihre Herstellung lässt sich noch viel weniger sagen als über den ersten Grund des Subjekts. Also das geht ja dann bis Freud, dunkler Kontinent der Weiblichkeit. Sie sind bekanntlich kein Gegenstand philosophisch vernünftiger Spekulation und wenn einer der Aufklärer darüber spricht, dann wechselt er die Tonlage. Wenn man über Frauen schreibt, verkündet Diderot, dann muss man seine Feder in den Regenbogen tauchen und den Staub von Schmetterlingsflügeln auf das Papier streuen und nicht Begriffsbildung betreiben. Es braucht bunte statt schwarzer Tinte mit Leichtigkeit zu Papier gebracht. Die analytischen Kategorien des Denkens bieten hingegen keine Möglichkeit, das Weibliche zu fassen, weil es zum Unerforschlichen gehört. In der bürgerlichen Gesellschaft ist für dieses Sprechen darüber nicht die Philosophie zuständig, sondern die Literatur und die Kunst. Die Geburt ist hier ein Anfang, aber auf eine unerwartete Weise. Erstens macht die Geburt gleich, also von Geburt an hieß nicht mehr von Stand. Zweitens ist geboren werden Natürliches, aber nicht Ursächliches. Die Geburt ist der Träger der Vorstellung von der Möglichkeit der Einsicht in die Gesetze der Vernunft. Gebären als Tätigkeit gehört demgegenüber zu einer Sphäre jenseits der Philosophie, spielt für die Bestimmung des vernünftigen Subjekts und des Staates keine Rolle. Was bei Kant hier auseinanderfiel, unerforschlich war und auch begründet als Antinomie stehen bleiben sollte, wird in Hegels absoluten Idealismus dem Weltgeist eingemeindet. Also wie alles wird dem Weltgeist eingemeindet. In der Phänomenologie des Geistes taucht die Weiblichkeit auf als Vorsteherin der Penaten, der Hausgötter und als Element des Allgemeinen, welches sie in der Kontinuität seiner Flüssigkeit aufgelöst erhält, schreibt Hegel. Das Gemeinwesen, das menschliche Gesetz, das Allgemeine, in dessen kontinuierlicher Flüssigkeit die Weiblichkeit sich aufgelöst erhält, das muss man, ne? Das ist Material für eine Untersuchung männlicher Schwangerschaft. Also dieses Gemeinwesen erzeugt, ich zitiere weiter Hegel, erzeugt sich an dem, was es unterdrückt und was ihm zugleich wesentlich ist, an der Weiblichkeit überhaupt seinen inneren Feind. Zitat Ende. Also dieser Umstand, die Herstellung des Allgemeinen an der Weiblichkeit, die zugleich unterdrückt wird und ohne die es das Allgemeine nicht geben kann, nennt Hegel mit einer ganz berühmten Wendung die ewige Ironie des Gemeinwesens. Die Geburt kommt in der Phänomenologie nicht vor, also nicht nur da nicht, auch sonst verwendet Hegel das Wort kaum und wenn, dann gehört es in den Bereich der Kunst. Also die Geburt kommt in der Phänomenologie nicht vor, dafür das Weibliche, das zwar im Laufe der Selbstbewegung des Weltgeistes wieder komplett verschwindet, dann aber doch die erstaunliche Rolle bekommt, zumindest auf unterer Stufe das zu sein, woran sich das Allgemeine erzeugt. Trotzdem oder gerade deswegen sind Weibliches und Gemeinwesen Allgemeines unversöhnliche Feinde. Zweitens, die Dependenz des Eierstocks, wie auch auf. Kants unerforschlicher Grund, der mit der Geburt zu tun hat und Hegels in der Flüssigkeit des Allgemeinen aufgelöste, beinahe unkenntlich gemachte Weiblichkeit, werden im 19. Jahrhundert kenntlich. Unter Erforschung zugänglicher Grund. Dieser Grund verwandelt sich von einem Randphänomen der Philosophie zum Gegenstand einer neuen Wissenschaft, die am Körper abzulesen beginnt, was vorher der Sphäre des Geistes vorbehalten war. Das prominente Beispiel, das ich dazu gleich vorstelle, ist die Rede des Mediziners Rudolf Virchow vor der Berliner Gesellschaft für Geburtshilfe, die er am 11. Januar 1848 gehalten hat. Sie trägt den Titel Der puerperale Zustand, das Weib und die Zelle. Puerperal heißt das Wochenbett, Puerperium betreffend. Auf den ersten Blick sieht das unfair aus, dass man den Mediziner in eine Reihe mit den Philosophen stellt, aber Virchow, und das hat die Rede so berühmt gemacht, wird ausgesprochen philosophisch in seinen Ausführungen. Und im Zentrum seiner Rede steht ein Objekt, das erst ca. 20 Jahre vorher entdeckt worden war, die Eizelle. Also die Eizelle des Säuglings, des Säugetiers wurde 1827 entdeckt, der Follikelsprung 1842. Virchow grenzt sich zunächst davon ab, dieses Objekt, die Eizelle, allzu metaphysisch zu verstehen und betont, dass er lediglich am positiven Faktum interessiert sei. Die Spekulation, sagt er, hat ausgedient, Platz der Physiologie, die damit zur Erbin der philosophischen Systeme wird. Wie die Philosophie vor ihr, erhebt die Physiologie und ihre Unterabteilung, die Gynäkologie, den Anspruch, die Fragen aller Fragen beantworten zu können. Aber zuerst muss sie ihren Rivalen zur Seite räumen, das Schreckbild, wie Virchow sagt, des Kerls, der spekuliert. Wenn sie dann endlich der Spekulation keinen Raum mehr lassen wird, kann sie ihre große Bedeutung für die Geschichte des Menschengeistes erfüllen und an den großen Fragen teilnehmen. Dabei geht es um Folgendes. Ich zitiere das. Die Beziehung des Mannes und des Weibes zur Eizelle zu erkennen, heißt fast so viel, als all jene Mysterien zu lösen. Die Entstehung und Entwicklung der Eizelle im mütterlichen Körper, die Übertragung körperlicher und geistiger Eigentümlichkeiten des Vaters durch den Samen auf dieselbe, berühren alle Fragen, welche der Menschengeist je über das Menschensein aufgeworfen hat. Also ich darf mit den Philosophen diskutieren. Ne? Also was bei Kant ein unerforschlicher Grund der Denklogik war, wird hier eine noch nicht jetzt, aber bald beantwortete Forschungsfrage der Gynäkologie. Virchow ist dabei nicht ein bescheidener Mediziner, der sich auf eng umgrenztem Gebiet bewegt, sondern ein liberaler Entdecker der Mysterien menschlichen Ursprungs. Der subjektive Grund des Gebrauchs der Freiheit als Natur des Menschen ist das Verhältnis zur Eizelle, die die Mutter hervorbringt und auf die der Vater Eigenschaften überträgt. Also hier findet eine Aufwertung des Weiblichen statt, das an der Natur des Menschen, die bei Kant geschlechtslos war, und an der Reproduktion des Subjekts, des Menschenseins, nunmehr explizit beteiligt wird. Ja, lesen wir den letzten und bekanntesten Ausschnitt aus dem Text von dieser Rede. Das Weib ist eben nur Weib durch seine Generationsdrüse. Alle Eigentümlichkeiten deines Körpers und Geistes oder seiner Ernährung und Nerventätigkeit. Die süße Zartheit und Rundung der Glieder bei der eigentümlichen Ausbildung des Beckens, die Entwicklung der Brüste bei dem Stehenbleiben der Stimmorgane, jener schöne Schmuck des Kopfhaars bei dem kaum merklichen, weichen Flaum der übrigen Haut und dann wiederum diese Tiefe des Gefühls, diese Wahrheit der unmittelbaren Anschauung, diese Sanftmut, Hingebung und Treue. Kurz, alles, was wir an dem wahren Weibe Weibliches bewundern und verehren, ist nur eine Dependenz des Eierstocks. Man nehme den Eierstock hinweg und das Mannweib in seiner hässlichsten Halbheit mit den groben und harten Formen den starken Knochen, dem Schnurrbart, der rauen Stimme, der flachen Brust, dem missgünstigen und selbstsüchtigen Gemüt und dem schiefen Urteil steht vor uns. Ja. Also das Geschlecht, das im 18. Jahrhundert auf den Charakter zurückgeführt wird, ich habe gesagt der Geist, ist hier ein Ausfluss des Eierstocks, den Virchow Generationsdrüse nennt. Eine Drüse sondert Sekrete, Flüssigkeiten ab, wortwörtlich stiftet sie die Generation. Ein genealogischer Begriff, der nicht nur eine chronologisch vertikale Alterskohorte bezeichnet, sondern auch Individuen, die im gleichen Abstand zu einer Abstammungslinie aus der Vergangenheit in die Zukunft stehen. Die Generationsdrüse sondert eine flüssige Gesamtheit in linearer Zeit ab. Bei Hegel war es umgekehrt, da sonderte das männliche Gesetz eine Flüssigkeit ab, die die Götter der Weiblichkeit aufzehrt und in sich erhält. Die Weiblichkeit war bei Hegel nur das, woran sich Gesetz und Vernunft bilden und dann hinter sich lassen. Der Weltgeist bewegt sich aus sich selbst heraus. Hier bei Virchow, der zwar auch von der Übertragung geistiger und körperlicher Fähigkeiten spricht, hat das Weibliche aber eine Funktion, eine Rolle in der Fortpflanzung. Und damit ist nicht nur die bloß kreatürliche gemeint, sondern die Antwort auf alle Fragen, welche der Menschengeist je über das Menschensein aufgeworfen hat. Diese Integration des Weiblichen in das Denken zeigt an, dass es keinen inneren Feind mehr darstellt, sondern dass es unerlässlich für den Fortgang, die Reproduktion von Gesellschaft geworden ist. 10 Jahre vor Virchows Rede entstand das Wort Gebärfähigkeit. Ich habe es zum ersten Mal in einem Handbuch der Staatsarzneikunde von 1838 gefunden. Es bezeichnet dort, Zitat, die Fähigkeit, die mittels eines fruchtbaren Beischlafes empfangene Frucht am regelmäßigen Ende der Schwangerschaft glücklich zur Welt zu bringen. Die sogenannte Staatsarzneikunde war aus der aufklärerisch-absolutistischen medizinischen Polizei, hieß das, hervorgegangen. Das war der erste Entwurf eines öffentlichen Gesundheitswesens, kann man sagen, und der Rechtsmedizin. Also Staatsarzneikunde kommt aus der medizinischen Polizei und der Rechtsmedizin und bezeichnet, wie das in einem Journal der Staatsarzneikunde heißt, Zitat, die für die Zwecke des Staates angewandte Medizin. In welcher Hinsicht besteht ein Zweck des Staates in der glücklichen Geburt am Ende einer Schwangerschaft? Weibliche Gebärfähigkeit ist die Prognose der möglichen Kinder des Bürgers, die Wette auf seine Zukunft, seine Fortsetzung via Familie, das Fortleben der Generationenkette durch ihn. Der Eierstock sondert den Zusammenhang in der Zeit ab, die Gebärfähigkeit realisiert das Potenzial zur Geburt. Kants Geburtsszenario, mit der die Freiheit zugleich im Menschen vorhanden vorgestellt wird, bekommt eine bis dahin unsichtbare Mitspielerin. Ist die Frau fähig, die Vernunft- und Freiheitsunterstellung via Geburt zu sichern? Gebärfähigkeit, Gegenstand von Medizin angewandt zum Zwecke des Staates, zeigt das weibliche Vermögen zur Fortsetzung des Bestehenden an. Also von einem Ausschluss des Weiblichen oder seiner Unsichtbarmachung, seines Verschweigens kann man hier nicht reden, ganz im Gegenteil. Also ich möchte anmerken, dass für die Frauen diese gesellschaftliche Bedeutung ihres Gebärens sowie des Eierstocks, die Anerkennung ihrer Rolle für die Lösung der Mysterien der Menschheit und die Reproduktion des Subjekts, also des bürgerlichen Subjekts, das 2 Monate nach Virchows Rede den Aufstand gegen Friedrich Wilhelm IV. Geprobt hat, dass für die Frauen diese Anerkennung eine Kehrseite hatte. Zwar gebraucht Virchow Wendungen wie wir bewundern und wir verehren, aber nur eine Dependenz des Eierstocks ist bereits der Auftakt zu einer systematischen Feindlichkeit den konkreten Frauen gegenüber, wie sie die bürgerliche Gesellschaft bis dahin nicht gekannt hat. Sie gipfelt in den Studien von Medizinern ab ca. 1870, die sich mit Verweis auf körperliche Unzulänglichkeiten gegen die Zulassung von Frauen zum Studium aussprechen. Einen der negativen Höhepunkte dieser Mediziner, dieser Werke bildet die vom Leipziger Neurologen Paul Julius Möbius 1900 entwickelte Formel vom physiologischen Schwachsinn des Weibes, deren Natur sich damit bemerkenswert weit von dem entfernt hat, was bei Diderot die Schmetterlingsflügel umspielen. Nicht, dass es um 1900 keine Romantiker nach der Art von Diderot gegeben hätte, aber der generelle öffentliche Ton gegenüber den Frauen hat sich geändert. Die Frauenrechtlerin Hedwig Dohm kommentierte das übrigens so. Nachdem der schöne alte Herr Möbius dem Weibe die lange Liste ihrer tierähnlichen Qualitäten entrollt hat, setzt er mit goldiger Naivität hinzu, sehen wir uns auch genötigt, das normale Weib für schwachsinnig zu erklären, so ist doch damit nichts zum Nachteil des Weibes gesagt, kleiner Schicker. Also die Anerkennung der weiblichen Rolle in der sexuellen Reproduktion, das möchte ich sagen, ging mit einem Anstieg der Frauenfeindlichkeit einher. Das erste Auftauchen der Gebärfähigkeit im politischen Diskurs ist auch der erste Höhepunkt der Wortverwendung. Seit Ende des 19. Jahrhunderts waren die deutschen Geburtenziffern kontinuierlich gesunken und um 1912 wurde der Geburtenrückgang prominentes Thema von Medizinern, Ökonomen und Rassenhygienikern und im Ersten Weltkrieg schließlich die Zukunftsfrage Deutschlands. In diesem Kontext überrascht es kaum, wenn am Ende des Ersten Weltkriegs die Gebärfähigkeit schließlich in den Protokollen der Verhandlungen des Deutschen Reichstags zu finden ist, der sich um den Wiederaufbau der deutschen Volkskraft sorgte. Der erste quantitative Höhepunkt des Wortgebrauchs zeigt sich demnach um das Jahr 1918 herum. Google hat eine großartige Funktion, den sogenannten Ngram Viewer. Er untersucht die von Google Books gescannten Bücher auf die Häufigkeit, mit der ein bestimmtes Wort oder eine bestimmte Wortfolge im untersuchten Zeitraum vorkommt. Ein Ngram ist eine linguistische Einheit und meint eine beliebig n-lange Folge von Buchstaben und anderen sprachlichen Einheiten. Der Korpus des Ngram Viewers enthielt 2012 etwa 8 Millionen Bücher in 8 Sprachen, was geschätzt 6% aller je gedruckten Bücher darstellt. Sie stammen aus 40 Bibliotheken weltweit. Und was man wissen muss, wenn man das verwendet, dieses Instrument, ist, Google scannt urheberrechtsfreie Bücher. Das heißt, das sind meistens ältere Bücher und Bücher aus Universitätsbibliotheken. Das heißt, was man hier sieht, ist der akademische Sprachgebrauch. Und wir sehen eine Häufigkeitsverwendung rund um 1918 und zu dem zweiten Höhepunkt komme ich später. 1918. Wichtiger als die faktische Geburtenraten waren und die Zahlen, die damit verbunden waren, waren natürlich die ihnen verliehenen Bedeutungen. Die Wahrnehmung von Stärke oder Schwäche des Volkskörpers und damit verbunden der Einzelnen, wie kann man das sagen, bekommt das nationale Wir viele Kinder, bestehe ich im nationalen Konkurrenzkampf, indem sich die Freiheit des vernünftigen Individuums in das Ideal der Größe und der Macht des Staates, wie Rudolf Hilferding das ausgedrückt hat, verwandelt hat. Drittens, Muttertag, Ina Seidel. Die Krise des Subjekts, der bürgerlichen und väterlichen Autorität am Ende des 19. Jahrhunderts ist als Krise der Männlichkeit bekannt. Auch als Aufkommen einer neuen Misogynie, man denke also an Otto Weiningers Geschlecht und Charakter von 1903 oder man denke an Thebeleits Studie Männerfantasien aus den 70ern, in der die Literatur von Freikorpssoldaten nach dem Ersten Weltkrieg untersucht. Thebeleit nennt diese Literatur eine Literatur der Söhne, die ob des verlorenen Kriegs von ihren Vätern enttäuscht sind, es aber auch nicht schaffen, deren Platz zu besetzen. Sie sind in Thebeleits Worten die nicht zu Ende Geborenen, die in ewiger Revolte verharren. Ihr Frauenbild ist septisch rein und mörderisch zugleich. An einem ähnlichen Material wie Thebeleit, an den Arbeiten des französischen Schriftstellers Henri de Montalon, hat Simone de Beauvoir diese Ambivalenz der Autoritären gegenüber den Frauen nachgezeichnet. Die unheilvoll gezeichneten Mutterfiguren von Montalon führt Beauvoir auf deren Verantwortlichkeit für seine Endlichkeit zurück. Es wird deutlich, so Beauvoir, dass er in ihr eigentlich seine eigene Geburt hasst. Denn ein Gott ist nicht gezeugt und geboren worden. Sein Körper, wenn er einen hat, ist ein in harte, gefügige Muskeln eingegangener Wille. Er träumt sich als eine souverän in sich selbst ruhende Subjektivität, sagt Beauvoir über Montalans Ideen. Geburt ist im aufziehenden Faschismus, anders als bei Kant und auch anders als bei Virchow, bedrohlich für das selbstbestimmte Subjekt. Aus ihr gelingt das Voranschreiten zur Handlung nicht. Die nicht zu Ende Geborenen werden nicht frei. Die anderen, die qua Geburt Freiheit unterstellen müssten, tun das nicht mehr. Der Verachtung entspricht die Verehrung, der Kränkung durch Natur und Mutter ein romantischer Vitalismus, eine Feier abstrakter Fruchtbarkeit. Das Kantsche Vermögen, sich der Vorstellung gewisser Gesetze gemäß selbst zum Handeln zu bestimmen, die mit der Geburt zugleich unterstellt wird, die Sicherheit, mit der Hegel davon ausging, dass dem allgemeinen Gesetz die Absonderung der Weiblichkeit nicht zum Bumerang gerät, die Lösung aller Mysterien durch die Physiologie, wie Virchow sie im Brustton der Überzeugung voraussehen konnte, all das war fundamental ins Wanken geraten. Das angeschlagene Subjekt wendet sich einem neuen Versprechen auf Handlungsfähigkeit und Selbstschöpfung zu. Andrea Truman pointierte, dass Rasse der Wunsch nach der richtigen Natur ist. Die Rassenidee ist keine Projektion sozialer und politischer Fragen auf biologische Tatsachen, sondern bereits in sich keine Erkenntnis von einem der Vernunft gegebenen Objekt äußerer Natur. Sie ist kollektiver Wahn. Was geschieht an dieser Stelle mit der Natur der Frau? Im Kontext der Rassenbiologie als Denkkonzept und der Rassenhygiene als ihrer politischen Umsetzung, und die Rassenhygiene war eine internationale Bewegung, erfahren Sexualität, Zeugung und die Rolle der Frau eine weitere Aufwertung und Aufladung. Sie rücken in eine, wie Foucault schrieb, Position der biologischen Verantwortung für das Menschengeschlecht. Das waren sie schon bei Virchow, aber jetzt kommt ein Aspekt dazu, den es in der Mitte des 19. Jahrhunderts so noch nicht gab, nämlich den der politischen Steuerbarkeit der Reproduktion. Im Nationalsozialismus wird die deutsche Frau schließlich, wie die Literaturwissenschaftlerin Barbara Winken, einen einschlägigen Text zitiert zur Beauftragten der Natur in züchterischen Dingen. Ich will dafür nur ein Beispiel bringen, das ich von Winken übernehme. Es handelt sich um einen der beliebtesten Frauenromane der Nazizeit, der bereits 1930 erschienen ist und zahlreiche Auflagen während und nach des NS erfahren hat, die letzte 1987. Ina Seidels Wunschkind, so heißt der Roman, erzählt die Geschichte einer Familie zwischen 1793 und 1813, deren Vater im Krieg gegen das revolutionäre Frankreich fällt und die, nachdem im Roman eine Reihe Frauenfiguren links und rechts abtrünnig geworden sind und mit Franzosen herumtändeln, schließlich aus einer inzestuösen Mutter-Sohn-Dyade besteht. Und das hier ist die Szene der Empfängnis des Sohnes, in der sie ihn förmlich zur Zeugung zwingt. Und die Erde schrie und bebte und schüttelte ihn. Sie wird runtergehen, wenn er nicht gehorchte. Denn er gehorchte der Juninacht, die ihn auf Schwaden fruchtbaren Dunstes getragen hatte, dorthin, wo sie ihn haben wollte. Gehorchte der verzweifelten, knisternden Funken, sprühenden Unruhe des alten Hauses. Gehorchte am tiefsten der Frau, die die Arme um seinen Nacken schlang und leer von allen Wünschen war, bis auf den einen Willen zur Fruchtbarkeit. Ja, so wird das Wunschkind Christoph empfangen, in der Nacht, bevor sein Vater in den Krieg zieht. Die Erde würde untergehen, würde der Mann nicht auf die Stimmen von Juli nach Dunsthaus und den weiblichen Willen zur Fruchtbarkeit hören. War die Fruchtbarkeit bis dato im Wesentlichen ein medizinisches und politisches Problem als Unfruchtbarkeit, galt sie demnach als gegeben, die Fruchtbarkeit war gegeben, nur wenn sie nicht da war, wurde sie zum Problem, war hier ihr Dasein verstärkt durch einen auch anderweitig zentralen Begriff für den NS, den Willen. Gebärfähigkeit, die im Roman übrigens nicht auftaucht, wäre in diesem Kontext nicht schlicht existent, sie müsste gewollt werden. Die fruchtbare Frau, die Christus empfängt, ist leer von allen Wünschen, erfüllt nur von diesem Willen zu ihrer reproduktiven Natur. Wunschlos ist sie eins geworden mit der Fruchtbarkeit der Julinacht, dem Dunst und dem alten Haus, ausradiert als Individuum. Der Gebärfähigkeit hat die nationalsozialistische Sprache übrigens eine Abwandlung zur Seite gestellt, die Gebärfreudigkeit. Also wenn man die eingibt in den Google Engram Viewer, dann findet man nur, fast nur Einträge zwischen den 30er Jahren bis circa Mitte der 40er. Wie als wäre der Roman von Seidel das weibliche Gegenstück zu den von Teweleit analysierten, zu dieser Literatur der Söhne, spielen die Väter keine Rolle in diesem Roman, sondern die Familie besteht eben aus einer Mutter-Sohn-Beziehung als halb säkularer, halb christlicher Heimatkitsch. Bei Hegel musste übrigens der Sohn die Familie verlassen, weil er in ihr nichts als ein markloser Schatten ist, um zum Bürger zu werden. Familie und Staat standen, wie gesagt, in einem zwar aufeinander verwiesenen, aber feindlichen Verhältnis. Die Mutterschaft bei Seidel, bei Seidel ist die Familie aber Ort der Erfüllung nationaler Aufgaben bis in die intimste Regung hinein. Also diese Mutterschaft ist nicht biologisch. Angesichts des Willens zur Fruchtbarkeit wünscht man sich fast den guten alten Eierstock von Virchow zurück. Also der Nationalsozialismus, und damit sage ich nichts Neues, verschränkt individuelle und gesellschaftliche Reproduktion auf eine neue Weise. Es geschieht, was Dagmar Herzog die Politisierung der Lust genannt hat. Meine Fortpflanzung ist deine und unsere, und das ist bis heute so geblieben. Das erklärt zum Beispiel meiner Ansicht nach, weshalb Schwangere so häufig die Erfahrung machen, dass ihnen von Wildfremden in aller Öffentlichkeit auf den Bauch getatscht wird. In einem der zwei deutschsprachigen Bücher, die vor ein paar Jahren anlässlich der Regretting Motherhood-Debatte erschienen sind, sagt eine der Interviewten: Als Mutter bist du irgendwie so ein Allgemeinobjekt, zu dem anscheinend jeder etwas sagen darf. Es soll auch unser aller Kind sein, Garant des Fortbestehens des Allgemeinen. Ein kleiner Exkurs: Arendts Natalität kontra Gebärfreudigkeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb Gebärfähigkeit zunächst ein selten gebrauchtes Wort. In den politischen Diskurs haben es erst wieder die Grünen ab Mitte der 1980er Jahre eingeführt. An einer anderen Stelle ist aber ein ähnlicher Begriff aufgetaucht, der in gewisser Hinsicht an Kant anknüpft, aber dabei die historischen Ablagerungen, die hier skizzierte Geschichte der Imagination ignoriert, und das zu seinem Nachteil, wie ich finde. 1958 gebraucht Hannah Arendt in The Human Condition, Vita Activa, den Begriff der Natality, den sie in der deutschen Ausgabe mit Gebürtlichkeit und Natalität übersetzt. Gebürtlichkeit meint bei Arendt ein Faktum, wie sie sagt, das sie explizit gegen Heidegger gerichtet annimmt. Seinem Sein zum Tode hält sie entgegen, wie sie schreibt, dass Menschen zwar sterben müssen, aber deshalb noch nicht geboren werden, um zu sterben, sondern im Gegenteil, um etwas Neues anzufangen. Gebürtlichkeit, sagt sie, ist die Fähigkeit des Subjekts, stets einen neuen Anfang setzen zu können. Das erinnert an Kant, bei dem die Geburt der Moment ist, sich die Fähigkeit zur Freiheit, also die Selbstbestimmung und die Selbstsetzung des Geborenen vorzustellen. Was bei Kant aber eine Antinomie bleibt, Geburt ist nicht die Ursache der Freiheit, kein Faktum, ist bei Arendt, wie sie sagt, ontologische Voraussetzung. Und diese Ontologie denkt sie christlich, als Wunder. Ihr Gewährsmann ist Augustinus. Damit ein Anfang sei, wurde der Mensch geschaffen, vor dem es niemanden gab. Jesus ist der Geborene, an dessen Geburt alljährlich die Weihnachtsoratorien erinnern. So Arendt schreibt uns, also zitiert: Uns ist ein Kind geboren. Die Geburt Jesu als Unterbrechung des Laufes der Welt, als Wunder, in dem der Wunder vollbringen wird, zur Welt kommt, säkularisiert Arendt zur Tatsache der Natalität. Damit richtet sie sich gegen Heideggers Verankerung der Fähigkeit zur Selbstbestimmung im Opfer. Geburt setzt nicht die Generationenfolge fort, sie sichert nicht das Fortbestehen von Geburt, von Volk und Rasse. Ah, hier könnten wir die Arendt-Folie, glaube ich, ich lese es nicht vor, aber ich paraphrasiere und zitiere zum Teil. Jeder Mensch ist qua Geburt einzigartig. Geburt stiftet Freiheit, sagt Arendt, die Pluralität der vielen. Sie wird zum Fundament eines selbstbestimmten Handelns, das, wie gesagt, nicht im Selbstopfer verankert ist. Gegen den Willen zur Fruchtbarkeit, gegen die Unfreiheit der nicht zu Ende Geborenen, die ihre eigene Geburt hassen, behauptet Arendt Spontanität, Einzigartigkeit und Unvorhersehbarkeit. Sie formuliert damit nicht nur einen Einwand gegen die Gebärfähigkeit, sondern auch einen gegen die Aversion vor der Geburt, gegen die Kränkung des autoritären Charakters, von einer Mutter geboren worden zu sein, gegen die Ablehnung alles Fleischlichen, die Simone de Beauvoir auf die Panik des daniederliegenden Subjekts zurückgeführt hat. Allerdings wird Arendts Geburt ihrerseits abstrakt und muss, um die Behauptung der Kontingenz durchführen zu können, Symbol werden. Die Geburt ist ein Wunder ohne Vorgeschichte, eine christlich gefärbte ontologische Voraussetzung, in der nichts an schwangere Frauenkörper, Schmerzen und Blut erinnern darf, an all das, was der Autoritäre noch präsent hatte und hasserfüllt abwehrte. Ihre Arendts Geburt als Anfang der Freiheit knüpft an das Freigeboren der Aufklärung an, allerdings mit einer Spur mehr Verzweiflung im Ton. Kant hatte darauf insistiert, dass sich die Freiheit auf nichts anderes als sich selbst zurückführen lassen darf. Und doch nicht. Er hat diese Spannung von Kausalität und Freiheit als Antinomie beibehalten. Der erste Grund blieb ihm schließlich unerforschlich. Arendt löst die Antinomie nach einer Seite auf. Sie will Freiheit geradezu garantieren, mithilfe der Weihnachtsbotschaft festschreiben. Dabei verabsolutiert sie die Setzung, was Kant nicht getan hat, weshalb die randständig erwähnte Geburt beim Idealisten Kant mehr mit Fleisch und Körpern zu tun hat, als bei der politischen Philosophin Arendt, die sie ins Zentrum politischer Theorie rückt, um den Preis, dass sie zum Symbol wird oder wie Goethe über Symbolik festhielt, zur Offenbarung des Unerforschlichen. Ohne politisierte Lust, bevölkerungspolitische Propaganda, politische Subsumierung des Gebärens zur Geburtenrate wahrzunehmen, bleibt die sexuelle Reproduktion ein von Politik und Volk freier Raum bei Arendt, als hätte es weder Virchows geheimnisvolle Eizelle noch Seidels Willen zur Fruchtbarkeit je gegeben. Also obwohl Arendt nicht von den Frauen spricht, die gebären, ist sie nach anfänglicher Ablehnung durch die Gleichheitsfeministinnen der 70er Jahre spätestens seit Mitte der 90er Jahre positiver rezipiert worden. Nicht nur, dass sie sich also selbstverständlich im männlich geprägten Feld der Philosophie und der politischen Theorie behaupten konnte, sondern vor allem, dass sie mit der Geburt einen zentral weiblich besetzten Vorgang zur Grundlage des Politischen heranzieht, das hat sie dann für einen Feminismus interessant gemacht, der auf Differenz setzte. Die bulgarisch-französische Theoretikerin Julia Kristeva hat schon länger Arendts, wie sie sagt, nicht subjektive Fundierung der Politik hervorgehoben. 1999 schrieb Kristeva Arendts Biografie als die eines weiblichen Genies. Fünftens, Judith Butlers Kritik der Gebärfähigkeit. Also in den 1980ern, ich habe es kurz mit der Erwähnung der Grünen angedeutet, entsteht ein feministisches Einverständnis mit Mütterlichkeit und Gebärfähigkeit, das am weiblichen Körper nicht die anzugreifende, diskriminierende Natur verhandelte, sondern darin besondere, der Herrschaft entgegengesetzte Kräfte am Werk sah. Also ich habe Julia Kristeva erwähnt, die auch weniger von abzuwehrenden Zuschreibungen an die Frau spricht, als mehr von weiblich kreativen Vermögen. Diese Position griff Judith Butler in ihrem 1990 erschienenen Buch Gender Trouble, das Unbehagen der Geschlechter, explizit an und wandte sich damit gegen das, was sie als feministische Affirmation geschlechtlich verfasster Biopolitik verstand. Gegen das, was hier als Gebärfähigkeit kritisiert wird. Den Einschluss von Weiblichkeit und sexueller Reproduktion fremdbestimmt wie selbstbestimmt in die Reproduktion des gesellschaftlichen Ganzen, in staatliche Bevölkerungspolitik. Butlers Werk ist bis heute einer der wichtigsten Referenzpunkte feministischer Theorie, unabgelöst, trotz viel Kritik. Unter anderem auf seiner Basis entstanden die Queer Studies. In ihm drückte sich ein theoretisches Bedürfnis einer ganzen Generation von Feministinnen aus. Die Herangehensweise von Butler auf mein Thema hier übertragen würde ungefähr folgende Frage produzieren. Wenn Geburt und Gebären mittlerweile von der Gebärfähigkeit bestimmt werden, wie kann der Feminismus sie dann umarmen? Im dritten Kapitel von Gender Trouble kritisiert Butler Julia Kristeva. Sie sagt, Butler versteht den Wunsch zu gebären als Gattungsbegehren bzw. als Teil eines kollektiven, archaischen, weiblichen, libidinösen Triebs, der eine stets wiederkehrende metaphysische Realität darstellt. Ihr könnt mitlesen. Christe war verdinglicht also die Mutterschaft und wirbt zugleich für diese Verdinglichung als Störpotenzial des Semiotischen. Mit Foucaults berühmter Umdrehung der Repressionshypothese geht Butler davon aus, dass der Wunsch zu begehren, zu gebären, nicht ein urweiblich Widerständiger ist, sondern einer im Sinne des Gesetzes des Vaters und des Staates. Er ist bereits integriert. Mit Gail Rubin hält Butler Christeva entgegen, dass der Wunsch zu gebären als Resultat gesellschaftlicher Praktiken erscheint, die diese Art Begehren erfordern und produzieren, um ihre Fortpflanzungsziele zu verwirklichen. Also sie sagt mir praktisch den Feministinnen, hört auf diese Mutterschaftsgeschichten zu setzen. Das ist alles integriert, das ist alles staatlich, das ist alles Gesetz des Vaters. Was bei Christeva als Prinzip reiner generativer Kraft auftritt, entlarvt Butler wieder mit Foucault, wie sie sagt, als Effekt oder Folge eines Sexualitätssystems, das vom weiblichen Körper verlangt, die Mutterschaft als Wesensbestimmung seiner selbst und als Gesetz seines Begehrens anzunehmen. Butlers Geste ist also eine Geste der Zurückweisung von als Generativität oder Gebärfähigkeit auftretender Natur. Sagt, nee, will ich nicht. Sie steht damit in einer klassischen feministischen Tradition und ich teile die Geste. Was ich nicht teile, ist, dass Butler dazu neigt, in dieser Zurückweisung so zu tun, als ob die Integration der weiblichen Wünsche ins Gesetz des Vaters, in den Staat, total wäre. Bei ihr drohen so Imagination des Weiblichen und einzelne Frauen in eins zu fallen. Darüber kann man lange sprechen, aber ich möchte lieber stattdessen fragen, wie man sich den Erfolg der Butlerschen Auflehnung, diese Art Nein zur Natur, wie man sich diesen Erfolg erklären kann und spezifisch auf welche Bedingungen die begeisterte Rezeption ihres Buches in Deutschland traf. Anfang der 1990er Jahre hat die Ontologie der Differenzfeministinnen, und war sie auch noch so historisch situiert und sozial bestimmt gedacht, ihre Anziehungskraft verloren. In Deutschland scheint sie nach der Wiedervereinigung auch politisch auf der falschen Seite zu stehen. Wurden in den feministischen Debatten in den späten 1970er und 1980er Jahren die Fähigkeiten weiblicher Natur, die Physiologie der Fortpflanzung gegen die Imperative technisch gestalteter Verwertbarkeit gerichtet? Erinnerte man sich in der deutschsprachigen Linken am Beginn der 1990er Jahre wieder mehr daran, dass die biopolitische Verfügung weiblicher Natur im Dienste von Bevölkerungspolitik und Nation bereits stattgefunden hat. Der Vorgang der Mutation von Bundesrepublik zu Deutschland ging mit einer wachsenden Popularität des Begriffs Gebärfähigkeit einher, der nun nach 1918 einen weiteren Höhepunkt erfuhr. Also der Engram-Viewer, den ich vorher gezeigt habe, der erfasst hauptsächlich akademische Publikationen. Will man wissen, welche Wörter die medial vermittelte öffentliche Debatte gebrauchte, kann man eine andere Quelle heranziehen. Im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, DWDS, kann man sich sogenannte Wortkarrieren ansehen, die auf Grundlage des deutschen Textarchivs und da gibt es einen Referenzkorpus und so weiter, also auf dieser Grundlage werden diese Wortkarrieren erstellt. Die Verlaufskurve für Gebärfähigkeit sieht dort so aus. Man muss dazu sagen, in absoluten Zahlen ist Gebärfähigkeit immer ein selten gebrauchtes Wort gewesen. Aber den Anstieg der relativen Häufigkeit genau zum Zeitpunkt der deutschen Wiedervereinigung lässt meiner Ansicht nach eine Verhandlung um die Vergewisserung des weiblichen Beitrags zur demografischen Reproduktion in Zeiten des Umbruchs vermuten. Man findet die Gebärfähigkeit in der etymologischen Nachbarschaft demokratischer Kennziffern, Fertilitätsrate, Daten für Arbeitsmarktpolitik und Gesundheitsvorsorge und natürlich der im Rhythmus des jährlichen Mikrozensus heiß diskutierten Geburtenrate als Anzeichen dafür, ob die Deutschen drohen auszusterben oder nicht. Also man muss sich mal diese Diskussion angucken um den Mikrozensus, ob sie an Wirtschaftskraft verlieren oder an politischem Einfluss in der Welt. Die Angst um die demografische Lage artikuliert dabei in der Sorge um zukünftige Ereignisse ein Verhältnis zu sich selbst. Das, also hier deutsche Subjekt, kann nur es selbst sein, wenn es sich in die Zukunft extrapoliert, wenn ihm, vermittelt durch die Weiblichkeit, Erbe und Fortsetzung gesichert erscheinen. Die Gebärfähigkeit hat es um 1989 herum aus der Sprache der Spezialisten in den allgemeinen Sprachgebrauch geschafft. Der Begriff war ein so selbstverständliches Charakteristikum des weiblichen Körpers geworden, dass er seitdem sogar von uns Feministinnen verwendet wird. Damit ist übrigens auch der Hintergrund angesprochen, vor dem im wiedervereinigten Deutschland die Arbeiten von Judith Butler rezipiert wurden. Ihr Buch kam 1991 in deutscher Übersetzung bei Suhrkamp heraus. Die 1990er waren international die Körperjahre des Feminismus, wie das genannt worden ist, in denen der Körper als gesellschaftspolitisches Feld begriffen wurde, was umgekehrt ein Hinweis darauf sein könnte, dass einem und einer das Geschlecht näher gekommen ist, auf den Leib gerückt ist. Allein schon der Umstand, dass das Geschlecht nun als Identität verhandelt wurde und nicht mehr, wie das noch in den 70er Jahren üblich war, als Rolle, lässt eine gesellschaftliche Veränderung vermuten. Also es liegt bestimmt ein Erkenntnisfortschritt in dem Wandel von der Rolle zur Identität, aber die Kategorie der Identität zeigt auch die kleiner werdende innere Freiheit vom Geschlecht an. Weil spielen wir nur eine Rolle, können wir sie hinter der Bühne abstreifen. Müssen wir aber mit unserem Geschlecht identisch sein, gibt es kein Jenseits mehr davon. Also dieser Wechsel von Begriff und Konzept, dass wir jetzt von Geschlechtsidentität sprechen und nicht mehr von Geschlechterrolle, das geschieht im Feminismus international in den 90ern. Die Linke des wiedervereinigten Deutschlands, die den Nachkriegskonsens aufbrechen sah und die gegen die Bedrohung von neuem deutschen Nationalismus auf die Straße ging, sah sich angesichts der neu verkörperten weiblichen Identität spezifisch an den faschistischen Frauenkörper erinnert. Sie verabschiedete sich weitgehend von der Ontologie des Differenzfeminismus und aller Affirmation des Weiblichen und entwickelte im Rückblick eine neue Sicht auf die sexuelle Reproduktion des Nationalsozialismus, die von Justin Mundey folgendermaßen beschrieben wurde. Dem Führer ein Kind lässt vom unterdrückten Subjekt des Feminismus eben nichts übrig. Also die weibliche, was ich sagen will, die weibliche Natur sah nach der Wiedervereinigung aus, als geprägt von Bevölkerungspolitik und Gebärfreudigkeit. 1991 gebrauchte Barbara Duden in ihrer Untersuchung der Frauenleib als öffentlicher Ort beispielsweise eine sprechende Analogie zum NS, als sie die Verwandlung des Schoßes der Frauen zum Lebensraum untersuchte. Was Duden, das hat sie aber kritisch gemeint. Also sie war gegen diese Verwandlung des Schoßes der Frauen zum Lebensraum, aber sie hat es so bezeichnet. Und das finde ich wiederum bezeichnend, dass sie diesen Begriff gewählt hat dafür. Was Duden kritisch intendierte, affirmierte 10 Jahre später Peter Sloterdijk, bei dem das geborene Kind zum Zuwanderer, der weibliche Schoß zum Grenzbeamten wurde. Das klingt so. Bei der biologischen Zuwanderung lag die Rolle der Grenzbeamten seit jeher bei den Müttern. Biologische Zuwanderung. Sie spielen die Rolle der Einwanderungsoffiziere, die darüber entscheiden, wer hereingelassen wird, geboren, und wer nicht. Also Sie sehen, die Hochkonjunktur der Gebärfähigkeit ist wieder abgeflaut. Die technische Auseinanderentwicklung von Frau und sexueller Reproduktion hat dank der Verhütungsmittel in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einerseits zu einer größeren Freiheit der Frauen geführt, denen jetzt Subjektpositionen offen stehen, die einst nur den Männern vorbehalten waren. Andererseits und gleichzeitig wurde die Gebärfähigkeit vom Gegenstand spezialisierter Diskurse staatlicher Medizin zur individuell selbstbestimmten Bestimmung der zu Frauen gewordenen, die in eigener Sache kollektive Fortpflanzung exekutieren. Jede Frau, die einfach nur ein Kind bekommen möchte, muss sich mit dem gebärfähigen Einwanderungsoffizier der Nation der Imagination des Weiblichen auf der Höhe der Zeit herumschlagen. Und jede Frau, die kein Kind bekommen möchte, sieht sich dem Vorwurf mangelnder Affirmation ihrer Andersartigkeit und damit der Verweigerung ihres Beitrags zur Prolongierung der Nation und ihrer Grenzsicherung ausgesetzt. Die Imaginationen des Weiblichen, das will ich sagen, lassen die konkreten einzelnen Frauen nicht unberührt. Sie drängen sich auf, sie bestimmen die Selbstbilder. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.